Hallo zum neuen Ladies Talk. Ich wollte auch mal austesten, podcasten und kochen, ob das geht. Ob das überhaupt gut funktioniert. Aus gegebenen Anlass ist heute nur eine wie wir kochen Folge dran. Nächste Woche gibt es dann wieder eine schönere, wahrscheinlich mit Basteln. Zur Ablenkung habe ich heute einen kleinen Kuchen gemacht. Irgendwo auf Facebook habe ich das Rezept mal entdeckt. Man nehme Oreo-Kekse, zermalme sie, mische sie mit flüssigem Margarine oder Butter, knetet das zum Teig, macht einen ganz flachen Teig daraus in einer Form, lässt es eigentlich schön abkühlen, fest werden und dann kommen Erdbeeren darauf, geschnittene, halbe Erdbeeren drauf und darüber Schokolade. Ich hatte jetzt Rittersport Vollmilchschokolade und als i-Tüpfelchen obendrauf noch ein bisschen Kinderschokoladenschokolade drauf. Das lässt man natürlich auch alles schön abkühlen und dann kann man das super schneiden und essen und genießen. Heute hatten wir dann halt weniger Zeit zum Abkühlen und haben es so gegessen. Ist total lecker, fällt natürlich nur ein bisschen mehr auseinander. Man kann es trotzdem essen. Ich fange dann mal an. Ich mache heute ein schönes Curry mit Putenschnitzel und Chapkoi als Gemüsebeilage gebraten und natürlich Reis. Dazu mache ich erstmal den Herd an. Ich habe schon einen Topf mit Wasser stehen. Den Reis rein. Und da meine Männer auf Gewürz stehen, auch ordentlich Salz dazu. Stelle ich mir noch den Wecker. 10 Minuten. Gucken. Könnte auch früher fertig sein. Ups, sollte auch die richtige Pfanne anmachen. Dann den Chapkoi schnippeln. Dazu schneidet man ca. 1 cm vom Ende ab. Entweder wenn das so ein Mini-Chapkoi ist, kann man den ganz lassen oder einmal halbieren oder vierteln. Je nachdem, welche Größe man mag. Muss da nicht wirklich viel schnippeln. Naja, gewaschen habe ich ihn vorhin auch. Dazu kommt dann eine Pfanne an. Größe der Pfanne passend zu dem Gemüse, wie viel man machen möchte. Dann schwupps Olivenöl. Den Chapkoi brät man ungefähr 5 Minuten von jeder Seite an, sagt man. Pfeffer dazu. Salz. Schön nach Geschmack. Ich achte nicht unbedingt auf die Uhr, aber wenn die beidseitig schön ein bisschen bräunlich sind, dann kommt 50 ml Wasser dazu und 10 ml Sojasauce. Und dann kann man das noch ein bisschen auf kleiner Hitze braten. Man löscht den quasi mit der Soße so ein bisschen ab. Sprudelt schön. Kann ihn auch runterstellen, wenn wir nur geringe Hitze haben. Voilà. Das ist, wenn man mit einem Headset-Kabel irgendwo festhängt, kommt man nicht so weit. So, Pfanne für die Puttenschnitzel erhitzen. Öl rein. Ich habe schon 2 Pfannen parat. Da meine Männer gerne das scharfe Thai-Curry essen und ich lieber das rote, cremige, wird nach dem Anbraten das Fleisch in Würfel geteilt. Wenn es geschnitten ist, gleichmäßig verteilt auf 2 Pfannen. Dann kommt für mich das schöne rote cremige Curry dazu und für die Männer das scharfe Thai-Curry. Brate das Fleisch gerne vorher ein bisschen an, bevor ich schneide. Manche lassen das komplett fertig garen und schneiden dann, manche schneiden vorher. Das ist, glaube ich, Geschmackssache. Meine Geschmacksnerven sind nicht so ausgefeilt, dass ich merken würde, ob das anders gemacht wird oder nicht. Zwischendurch immer das Gemüse umrühren, nach dem Reis gucken. Man kann natürlich Fleisch der Wahl nehmen. Ich bevorzuge Hähnchen oder Pute. Pfanne nicht unbedingt zu heiß lassen. Ich habe gerade 3 große Putenschnitzel. Normalerweise habe ich 4 kleinere Hähnchen. Schnitzel oder Putenbrust. Je nachdem, was für ein Fleisch gerade zu Hause ist. Und hört man das schön? Rutschelndes Fleisch, das Schluppern des Reises. Sonst Abzug haue wir auch an. Aua. Nur wenn ich was mit Fleisch mache, bin ich nicht alleine in der Küche. Manko, gib mal Decke. Banko habe ich weniger Sorgen, der passt auf, der klaut mir nichts. Aber Würmer, wenn ich mich umdrehe, kann sein, dass Würmer mir versucht, das Fleisch zu mopsen. Den Reis runterdrehen, kocht ja schön. Ich würze das Fleisch nicht vorher, weil ich finde, es hat genug Würze durch die Soßen, die dazukommen. So, da ich hier 3 Stücke habe, wird 1,5 pro Pfanne fertig gemacht. Und kann ich auch gleich die zweite Pfanne starten. Schneide. Nicht auf höchster Stufe. Sonst zu schnell zu trocken. Schön Stücke schneiden. Mundgerecht. Beziehungsweise einmal kauen. Schadet auch nicht. Ein schönes Stück, das wird meins. Ich würde ja gerne zwischendurch sagen, oh, das duftet lecker nach diesem, nach jenem. Aber durch mein Heuschnupfen ist meine Nase nicht gerade die beste. Ich rieche eher, wenn was verbrannt ist. Oder was ganz, ganz stark riecht, wie Knoblauch. Auf Knoblauch verzichte ich heute immer gerne. Ich mag das Gefühl nicht, dass man nach Knoblauch riecht. So, das erste Stück ist schon fertig geschnippelt und zack in die Pfanne. Die brutzelt nicht so doll, weil die nur auf leichter Temperatur ist. Das nächste Stück. Ich denke, da kommt die Hälfte von noch in meine Pfanne und die andere Hälfte für scharfe Thai-Curry. Klar kann man das scharfe Thai-Curry und das andere Curry normal machen, aber durch meinen Zeitmangel, den ich oft mittags habe, ich will ja keine Werbung machen, aber vom Onkel habe ich hier die Soßen in Orange stehen. Immer ganz lecker. Einzigste ist, mich stört, dass ich nicht ganz genau weiß, was drin ist. Man hat ja doch ab und zu mal Allergene. Andere Pfanne. Ich glaube, das wird ein sehr langweiliger Podcast, da schlafe ich ja beim Kochen schon fast ein. Und zack, in die Pfanne. Den kann ich mir auch keine Kochsendung angucken, ist eigentlich viel zu langweilig für mich. Mein Mann schaut ja gerne Oliver James, oder auch immer, wie auch immer. Jamie Oliver, so. Das sieht schon mal gut aus. Also eigentlich würde ich empfehlen, mit dem Fleisch anzufangen, weil der am längsten braucht und alles andere schneller fertig ist. Ich fange immer verkehrt an. Deswegen wäre ein mit mir kochen viel zu chaotisch. Außer vielleicht bei den HelloFresh-Sachen, die wir mal getestet haben. Da gehe ich natürlich nach der Reihenfolge. Weitestgehend. anfangs stur nach Rezept, gehe ich jetzt auch nach Geschmack, dass ich das teile und das, was Jan nicht mag, kommt dann nicht da rein. Was ich nicht mag, kommt nicht rein. Das kann man dann einzeln zufügen. Kinder müssen halt damit leben. Die essen eh nur das, was sie wollen. So, und wenn das Fleisch schön goldbraune Farbe hat, kann die Soße dazu. Mein Fleisch ist noch nicht ganz so weit. Backscheu nochmal umdrehen hier. Immer mal wieder gucken, dass das nicht schwarz wird. Scharfe Thai-Curry. Bisschen Wasser in eine alte Verpackung. Voilà. Und einmal durchschütteln, damit auch alles genutzt wird, was im Glas ist. Uff, jetzt ist meine Hand zu nass. Das nächste gar nicht auf, Manuel. Ah, jetzt. Nee, das ist nichts für dich. Und dann kann alles schön vor sich hin köcheln. Noch Löffel finden. Meins umrühren. Rotes, cremiges Curry. Zwar nicht genauso wie indisches Curry, wenn man essen geht, aber schmeckt trotzdem lecker. Und auch ein Löffel fürs scharfe Teig. Ich verstehe nicht, warum das immer so scharf sein muss, das Essen. Mal schauen, ob ich gleich noch einen Nachtisch zauber. Sieht ja schon sehr gut aus. Reis ist auch fertig. Hände waschen. Zwischendurch immer wieder Hände waschen ist wichtig. Einmal heißes Wasser raus hier. Ah, der Reis sieht gut aus. Der kommt dann jetzt aus dem Topf. Eine schöne Anrichtungsschale. Kann man schönes Curry, Fleisch, Reis und Pak Choi garnieren und lecker essen. Guten Appetit! So, heute gibt es von HelloFresh Rinderhüftsteak mit Kartoffelbutter, Süßkartoffelpommes und Ofentomate. Na, da bin ich ja mal gespannt. Backofen habe ich schon aufgeheizt, 200 Grad Ober-Unterhitze. Rinderhüftsteak und 2 Esslöffel Butter aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie Zimmertemperatur annehmen können, habe ich Süßkartoffeln schälen, waschen und halbieren. Ich habe einen Linkshänder-Schäler. Geht mit rechts auch, aber es ziert da für mich mit rechts, dass ich Linkshänder bin. Ja, auch nicht. Die Süßkartoffeln sind ja nicht gerade klein, deswegen dauert das Schälen ein bisschen. Ah, da war der Finger fast im Weg. Geschält ist die erste. Oh, die zweite ist ganz schön dick. Muss. Und schwer. Liegt echt schwer in der Hand. Und man merkt, ich bin kein Gummischäler, Profischäler. Dauert alles ganz schön lange. Ups. Die Schale durch die Gegend geflogen. Nein, es fällt jetzt kein Essen runter. Braucht ihr gar nicht drauf warten. Süßkartoffeln sehen orange aus. Weiß nicht, habe ich schon mal Süßkartoffeln gemacht? Ich glaube, HelloFresh benutzt gerne verschiedenste Kartoffelarten. Ist ja auch mal was Neues, anstatt immer nur dasselbe auszuprobieren. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, das auszuprobieren. Einmal waschen. So, wie war das? Waschen, halbieren und in circa 1 cm breite Streifen. Naja, aber wenn die halbiert sind. Das ist gar nicht so einfach, die zu schneiden. Boah. Ach, falsch halbiert doch noch. Ne, okay. Kann man ja schnell nachholen. Naja, das sind eher Kartoffelchips als Kartoffeln. Bin mal gespannt. Letztes Mal waren so selbstgemachte Kartoffeln ein bisschen sehr feste. Wir hatten vier Beine, bis was runterfällt, aber ich glaube, das wollt ihr gar nicht. Das schmeckt bestimmt so nicht. Rohe Kartoffel. Und die zweite. Riesending. Oh Mann. Es ist gar nicht so einfach, die zu schneiden. Das Messer geht da gar nicht durch hier. Ah, Mist. Boah. Ich glaube, bei manchen Arten von Kartoffeln ist eine Säge angebracht. Jetzt kriege ich das Messer auch nicht mehr raus aus diesem Ding. Ich halbiere die dann mal anders. Blödes Ding hier. Jetzt weiß ich wieder, warum mir Kochen persönlich nicht so viel Spaß macht. Das ist nicht so einfach. Funktioniert, wie ich das gerne hätte hier. Die Kartoffel ist einfach zu dick. Boah. Kann ich die wieder waschen. War mir ein Stück vom Brett gerutscht. Nee, also das, ob da wirklich jemand so viel Vergnügen am Kochen hat, weiß ich nicht. Wenn das nicht so klappt, wie man das gerne möchte. Schon wieder eine runtergeplumpst. Das Stück kommt aber weg. So viel brauche ich hier nicht davon. Das kann ja was werden. Also wie Kartoffeln sehen die Dinger nicht aus. Ich würde es liegen lassen, so ein Kuchen. Fast fertig. Ich merke, der Backofen wird warm. So, das ist in einer Schale. Da kommt das Sky- und Gewürzmischung rein. Haben wir das? Heute. Gewürzmischung rein. Salz. Panko-Mehl. Und wird durcheinander gebracht. Wenn die Schere weg ist, muss man improvisieren. Panko-Mehl dazu. Und Olivenöl. Wo haben wir es? Steht schon bereit. Vermischen. So. Hände sind gewaschen, dann kann man das schon vermischen. Und dann auf einem Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Platz für Steaks und Tomatenlos. Ja, das kriegen wir hin. Ich finde, Händewaschen sollte immer dabei sein. Das gehört dazu. Ist wichtig. Backblech. Backpapier. Platz für Steak und Tomate ist gegeben. Schön verteilt. Mit Öl noch runter und ab in den Backofen. Ui, der ist schon sehr warm. Na, 15 bis 20 Minuten backen. Stellen wir doch ein. Na, 2 bis 3 Mal wenden. Ich hoffe, das vergesse ich nicht. Jetzt kommt das, was bei HelloFresh ständig kommt, das Fleisch abtupfen, trocken tupfen. Ich nehme meine Zebrawischen weg, Tücher mit den schönen Kätzchen drauf und tupfe die trocken. Das aus der Verpackung raus. Eins ist schön trocken. 2, 3 auch. Und Nummer 4. Profikoch kann mir ja erklären, warum man das immer macht, das Fleisch trocken tupfen. So. Große Pfanne. Öl schön erhitzen. In der Zeit jüngende Hüftsteaks mit Salz und Pfeffer würzen. Die würzen die Nudeln nicht mehr. So übel. Pfeffer ist etwas kompliziert. Die Würzmühle nicht mehr so hoch ist. So, jetzt 2 bis 3 Minuten von der Seite starten. Wieder Seite. Ja, nicht so der Rindertyp. So mal kann man Rind auch mal probieren. Das Fleisch brutzelt schön vor sich hin. Soll, wenn es 2 bis 3 Minuten angebraten ist, zu den Süßkartoffeln im Backofen. Je nachdem, wie man das gerne isst, 5 bis 6 Minuten für Medium oder 10 bis 12 für Welldon im Ofengarn. Ich bin für Welldon. Also, blutig mag ich das absolut nicht. Das muss schon schön durch sein. Während das alles schön gart im Backofen, wird die Petersilie gewaschen. Trocken geschüttelt. Schüttel, schüttel. Dann werden die Blätter abgezupft. Zupfen, finde ich, dauert immer ganz schön lange. Aber ich kann nicht mal schneiden, da ich hier nicht weiß, wo die Kinder mir die Schere hin versteckt haben. Immer ärgerlich, wenn es nicht da liegt, wo es hingehört. Ja, das werden die später auch mal sehen. Wie das so ist, wenn jemand alles umräumt. Die klein gehackt oder geschnippelt, fein hacken. Dafür ist so ein Hobel echt toll. Weil bei uns ist irgendwie abhanden gekommen. Muss man mehr Handarbeit machen. Wenn man Niesanfall bekommt, wenn man Heuschnupfen hat, sollte man vom Essen weggehen. So, in die Petersilie soll die Butter rein, Ketchup, Kaffeepulver, Petersilie, die Schale Kaffeepulver und Ketchup. Einmal. Was habe ich vergessen? Butter. Ich habe schon hier, die sollte auf Zimmertemperatur gewärmt werden. So, und das soll vermischt werden. Dann ist Parmesan feinreiben dran. Das lasse ich jetzt mal weg, weil wir vom letzten Mal noch Parmesan über haben. Ich muss ja nicht zweimal Parmesan reiben, wenn ich noch was über habe. Das Vermischen mit Butter finde ich ein bisschen nett. Aber es riecht interessant. Natürlich riecht man ganz stark den Ketchup. Das riecht irgendwie nach McDonald's. McCafé. Also den Kaffee riecht man. Gewürze. Den Ketchup. Petersilie rieche ich gar nicht mehr. Schön verrieben, dann stellt man das mal beiseite. Dann soll man als nächstes Tomaten waschen und halbieren. Hält ausnahmsweise mal den Strunk und alles dran. Das kommt sonst nämlich weg. Beide Schnittflächen mit Salz und Pfeffer würzen. Da wünschte ich, die Pfeffermühle wäre nicht kaputt gegangen beim Runterfallen. Und mit Parmesan bestreuen für die letzten 5 Minuten mit dem Ofen garen. Oh, noch 2 Minuten über. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Kartoffelpizza sehen aber irgendwie noch nicht so wirklich danach aus. Sie haben Platz gemacht für die anderen Hälften, die da reinkommen. Ich weiß schon, wer die nicht essen wird. Ich werde wahrscheinlich wieder alleine essen. Oh, habe ich denn noch was vergessen? Ah, die Kaffeebutter, die gehört dann dazu zum Servieren. Ich brauche also nirgendwo rein. Das heißt, nur noch abwarten, bis das Essen fertig ist und servieren. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Die Kaffeebutter riecht lecker. Der Backofen, der jetzt noch die 5 Minuten braucht zum Fertiggaren. Das heißt, ich bin ein bisschen zu schnell gewesen. Eigentlich stand drauf, 35 Minuten dauert das. Ich rechne eigentlich immer damit, dass ich länger brauche, weil das meistens so ist. Sieht gut aus. Es hat auch sehr gut geschmeckt. Ich fand die Süßkartoffelpommes gut. Natürlich nicht so wie echte Pommes, aber man konnte es gut essen. Tomate auch. Hätte vielleicht noch mehr Käse draufstreuen sein. Weniger Pfeffer. Auf jeden Fall weniger Pfeffer insgesamt hätte es sein können. Ich fand es echt scharf. Ja, Fleisch war okay, aber ist halt nicht mein Lieblingsfleisch. Muss ich nicht wieder haben. Ansonsten war es wieder okay.